herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Ja, heute ist der 28. April und es haben Prüfungen stattgefunden unter koronischen Bedingungen. Bei uns war jetzt Deutschkommunikation, heißt das Fach, an der Reihe. Gestern haben auch schon Prüfungen stattgefunden, da war ich aber nicht involviert. Ja, deswegen heute ein paar Worte mal dazu, was bei Deutschkommunikation heute so stattgefunden hat. Die Räume waren, ja, wie schon einmal beschrieben, aufgeteilt, dass maximal 8 Personen reinpassen. Die Prüfungsunterlagen haben wir sonst immer im Sekretariat abgeholt. Das ist in diesem Falle anders passiert. Die Prüfungen kamen zu uns mit allen Informationen, die man da so braucht. Also neben den eigentlichen Prüfungen gibt es noch so ein Dokument, so ein Protokoll, was man ausfüllen muss, wo erstmal darauf steht, welcher Bildungsgang das eigentlich ist, dass man da eine Belehrung durchgeführt hat, was zum Beispiel den gesundheitlichen Zustand angeht. Da fragt man also, ob sich alle gesund und munter fühlen und muss das dann auch vermerken. Dann wird noch die Sitzordnung festgehalten, wer also wo sitzt. Das ist sicherlich auch in Corona-Zeiten noch eine interessante Information. Das machen wir aber generell bei Prüfungen, um ja im Falle von Täuschungsversuchen dort ermitteln zu können, wer neben wem gesessen hat. Die Schüler sind dann recht pünktlich gekommen, auch vor der Schule. Und so wie ich das gesehen habe, haben sich die SchülerInnen sehr umsichtig verhalten, haben Abstand eingehalten. Masken hatten keine auf. Wir haben aber Desinfektionsmittel noch zur Verfügung gestellt. Witzigerweise haben wir dafür so Ketchupflaschen benutzt, wie man sie kennt von der Pommesbude. Also rote für Ketchup, gelbe für Senf. Bei uns war aber in allen Fällen Desinfektionsmittel drin. Was mir auch neu war, ist, dass diese nicht in geschlossenen Räumen wohl gelagert werden sollen, weil da irgendwie Chlor drin ist. Deswegen haben wir das dann auf dem Gang, auf dem Flur gelagert. Und dort daneben dann so ein Papierhandtuchstapel, sodass die SchülerInnen dann sich da die Hände desinfizieren konnten. Da wir im glücklichen Zugriff einer recht gut ausgestatteten Chemieabteilung sind, haben die auch noch einmal Desinfektionsmittel ohne Chlor in irgendeiner Form herstellen können, die man dann auch innerhalb der Räume wohl gut verwenden kann. Ich weiß auch jetzt nicht, wie stark diese Ausdünstungen da sind. Geht wohl eher dann mit Kopfschmerzen einher, wenn man das die ganze Zeit vor sich auf dem Pult rumstehen hat. Also auch das sind so Dinge, die man ja vorher irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte. Bei mir waren dann von den angestrebten 8 Personen nur 5 da. Liegt auch daran, dass die Räume geplant wurden, bevor die Zulassungskonferenzen stattgefunden haben. Also einige haben dann einfach keine Prüfungszulassung bekommen und deshalb waren es dann weniger Personen. 2 Personen waren in einer Risikogruppe. Die wurden dann in einen Extraraum gebracht und maximal weit auseinander platziert und hatten dann auch nochmal eine eigene Aufsicht für sich. Ansonsten muss ich sagen, war es recht angenehm in der Schule, vor allem weil es recht ruhig war. Also für so eine Prüfung eigentlich optimale Voraussetzung. Das hatten wir früher schon auch, als wir noch eine Außenstelle hatten, mit einem eigenen Gebäude außerhalb in einem anderen Stadtteil. Es hatte viele, viele Nachteile. Aber ein großer Vorteil war, dass wir dort wirklich in Seelenruhe unsere Prüfung abhalten konnten und dort an diesem Tag dann auch in diesem Gebäude nichts stattfand außer Prüfung. Das ist in der Vergangenheit, als die Außenstelle dann aufgelöst wurde, nicht mehr der Fall gewesen, sodass dann die Prüfungen stattgefunden haben und gleichzeitig auch parallel Unterricht. Das hat man natürlich versucht, so ein bisschen zu trennen, auch räumlich. Aber trotzdem hat man in den Pausen schon gemerkt, wenn die Massen dann durchs Treppenhaus gegangen sind, dass da einfach mehr Leben war in der Schule. Man hat das schon gehört. Jetzt war es wirklich alles sehr, sehr ruhig und ja, die Schüler konnten da konzentriert arbeiten. Ja, gleichzeitig mussten einige Schüler noch mit Bauteilen ausgestattet werden, die sie für eine praktische Prüfung benötigen. Das ist auch eine Sache, die wir sonst ja, ganz regulär irgendwie realisiert hätten. Also die hätte man dann abholen können an irgendeiner Stelle oder wir hätten sie auch in einem Sekretariat hinterlegen können. Das war jetzt alles ein bisschen schwieriger. Im Notfall hätte man sie auch noch versenden können. Ja, wir haben uns aber jetzt dazu entschieden, dass sie die Bauteile heute ausgehändigt bekommen. Das heißt, wir haben die auch dann nochmal neben den eigentlichen Prüfungsunterlagen verteilt. Ist nur so ein kleines, fingernagelgroßes Bauteil, ein Temperatursensor, den Sie für eine praktische Prüfung brauchen. Den brauchen Sie auch erst in ein paar Wochen. Dann haben Sie jetzt noch Gelegenheit, sich das Ganze anzuschauen und damit ein bisschen vertraut zu werden. Grundsätzlich ist das Bauteil bekannt, zumindest theoretisch. Aber praktisch, wenn man das Bauteil hat, will man vielleicht sich damit darauf vorbereiten, sich das Ganze nochmal anschauen, ansteuern, schauen, dass es auch funktioniert. Und dann können Sie es auch in der praktischen Prüfung verwenden. Ja, das war mein heutiger Tag. Nur ein kleiner Einblick. Ich hoffe, euch geht es allen so gut. Das Wetter schwingt gerade ein wenig um. Wird wieder so ein bisschen regnerischer und auch kälter. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und munter vor allem. Bis dahin und tschüss.